Kundgabe 3297. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.10.1944. Sünden nachlassen oder behalten. Jünger Jesu. Welchen ihr die Sünden vergeben werdet, denen sind sie vergeben. Und welchen ihr die Sünden behalten werdet, denen sind sie behalten. Es sind auch dies meine Worte, die vielfach eine andere Auslegung gefunden haben, als von mir hineingelegt worden ist. Und es gehört zur Berichtigung ein Mensch erweckten Geistes, der meine Stimme vernimmt und euch Menschen meine Aufklärung übermittelt, auf dass ihr vom Irrtum frei werdet und in der Wahrheit wandelt. Meine Jünger waren mit der Kraft ausgestattet, in meinem Namen Wunder zu wirken, zu heilen, Tote zu beleben und den Menschen dadurch die Kraft ihres ungeteilten Glaubens an mich zu beweisen. Sie waren in einem Geisteszustand, der jenes übernatürliche Wirken zuließ. Denn als mein Geist über sie kam, waren sie erfüllt mit Kraft und Licht, mit Macht und Weisheit. Sie konnten also die Wahrheit verbreiten, weil sie selbst in dieser standen. Und sie konnten durch ihr bloßes Wort Dinge vollbringen, die außerhalb jeder menschlichen Fähigkeit lagen. Denn sie waren meine Jünger, unterwiesen von mir während der Zeit meines Erdenwandels, durch das innere Wort. Sie standen in der Liebe und glaubten an mich. Sie konnten dadurch auch meinen Geist in sich aufnehmen und durch ihn wirken. Es waren die außergewöhnlichen Taten, Zeichen ihrer seelischen Reife, die den Menschen wieder Beweise sein sollten, zu welcher außergewöhnlichen Fähigkeit der Mensch gelangen kann, so er nach meinem Willen lebt, das heißt, sich formt nach meinem Ebenbild, zur Liebe. Denn Liebe ist Kraft, und so der Mensch in der Liebe steht, ist er auch Kraft und Licht durchstrahlt, denn der Geist Gottes, seine Kraftausstrahlung, kann ihn erfüllen. Und ich lebte den Menschen ein Leben in Liebe vor. Ich zeigte es ihnen, zu welcher Kraft der Mensch gelangen kann, und ließ nach meinem Tode lebendige Beispiele zurück, die wieder meine Liebelehre verkünden und auch Beispiel ihrer Kraft geben sollten, damit es den Menschen leicht fallen konnte, zu glauben an mich. Ich selbst aber war mitten unter meinen Jüngern, wenn auch nicht mehr sichtbar, so doch im Geist. Ich leitete sie, weil alles, was von meinem Geist durchstrahlt ist, meiner göttlichen Führung unterliegt, weil ich selbst nun durch jene wirken konnte, die in meinem Namen tätig waren. Also hatten die Jünger nun die gleiche Macht und das gleiche Recht, weil alles, was sie taten, nun mein Wille war. Sie waren von meinem Geist erleuchtet, der Ausstrahlung meiner selbst ist. Folglich hatten sie auch die Macht, Sünden zu vergeben in meinem Namen, insbesondere dann, wenn eine Krankheit die Folge ihrer Sünden war und sie, um diese Krankheit zu heilen, auch die Sünde selbst den Menschen nachlassen mussten. Erkannten sie aber die Unwürdigkeit eines Menschen, ihren Unglauben und ihren gottabgewandten Willen, so waren sie ebenso berechtigt, sie in ihrem sündhaften Zustand zu belassen. Denn nicht ihre menschliche Erkenntnis bestimmte dies, sondern der göttliche Geist in ihnen. Mein Geist, der um alles weiß und also auch um die Unwürdigkeit eines Menschen und daher auch um die Nutzlosigkeit eines gnadenvollen Wirkens an ihm. Ich also gab meinen Jüngern das Recht, die Menschen zu bedenken nach ihrer Erkenntnis, weil mein Geist in ihnen tätig war und dieser rechtes Denken meiner Jünger gewährleistete. Nun aber haben sich die Menschen ein gleiches Recht angemaßt, in denen mein Geist noch nicht wirksam ist. Sie haben die Berechtigung, Sünden zu vergeben oder zu behalten, auf die Person selbst, nicht aber auf den göttlichen Geist in dieser Person bezogen und also allen Nachfolgern, der Jünger dem Wort nach, nicht ihrem Geist nach dieser Berechtigung zuerkannt und somit den Sinn meines Wortes falsch verstanden, wenngleich sie nun auch recht denken würden, wenn sie sich darüber klar wären, wer in Wahrheit mein Jünger ist. Nicht die sind es, die sich selbst berufen, sondern die ich berufen habe für ihr Lehramt auf Erden. Denn ich gab meinen Jüngern den Auftrag, gehet hin und lehret alle Völker. Um aber lehren zu können, muss mein Geist in ihnen wirksam sein, auf dass sie die reine Wahrheit den Menschen austeilen und sie in der Welt meine Liebelehre verbreiten können. Die Wahrheit aber kann nicht anders als durch Geisteswirken in Besitz genommen werden. Und also müssen meine Jünger unbedingt vom Geist Gottes erleuchtet sein, bevor sie sich zu meinen Jüngern zählen können. Dann aber werden auch sie von Licht und Kraft durchstrahlt sein und außergewöhnliche Taten vollbringen können. Die Kraft des Geistes wird sie fähig machen, Kranke zu heilen, also von der Sünde und ihren Folgen die Menschen zu befreien, sowie diese glauben an mich und meinen Namen. Diesen von meinem Geist erleuchteten Menschen habe ich die Macht gegeben, Sünden zu vergeben, weil sie durch ihren reifen Geisteszustand auch erkennen, wann der Mensch würdig ist, dass ihm die Sünden vergeben werden, denn sie handeln dann an meiner Statt. Und ich bin es, der ihnen in Wirklichkeit die Sünden vergibt. So aber Menschen sich berufen fühlen, den Akt der Sündenvergebung vorzunehmen, die keinerlei Berufung von mir selbst aufweisen können, die weder von meinem Geist erleuchtet sind, noch mein Wort in sich vernehmen, so kann ihnen wohl mit Recht die Berufung abgestritten werden, was schon daraus hervorgeht, dass sie nicht fähig sind, den Mitmenschen zu erkennen, um nun zu urteilen, ob ihm die Sünden zu belassen oder zu behalten sind. Die Beurteilung dessen setzt schon das Geisteswirken voraus, das jedoch den meisten, sich als Diener Gottes, berufen Glaubenden abgesprochen werden muss, solange sie nicht das innere Wort haben. Durch mein Wort erst sind sie berufen zum Wirken für mich. Denn nur mein Wort macht sie wissend, das heißt, es vermittelt ihnen reine Wahrheit. Und diese ist unbedingt nötig, um als mein Jünger für mich tätig sein zu können. Wer selbst die Wahrheit hat, der kann sie auch weiterleiten. Und er verhilft dem Mitmenschen dadurch zur Freiwerdung. Wer mein Wort hat, der wird auch das Beurteilungsvermögen haben, wann der Mensch Gott zugewandten Willens ist. Denn das gesprochene Wort des Menschen ist oft trüglich. Es braucht das Herz nicht daran beteiligt sein, was der Mund ausspricht. Der rechte Jünger aber hat auch die Gabe des Erkennens der Mitmenschen. Und also weiß er auch, welchem Menschen es ernst ist, um die Vergebung seiner Sünden. Und er lässt sich nicht täuschen von vielen Worten, denen die innere Überzeugung fehlt. Und darum kann die Sündenvergebung auch kein allgemeiner Akt sein, da sie nur dort erfolgen kann, wo tiefste Reue vorangegangen ist und wo solches von meinen Jüngern erkannt wird. Dann aber wird das Urteil dessen gültig sein vor mir, denn er handelt nur in meinem Auftrag und sein Wirken steht unter meinem Willen. Und dies habe ich meinen Jüngern mit jenen Worten zu verstehen gegeben, dass sie völlig in ihrem Handeln und Denken mit mir übereinstimmen, so sie in meinem Namen für mich tätig sind, dass sie nicht anders denken und wollen können, als mein Wille ist, so der göttliche Geist in ihnen wirket, der sie aber erst zu meinen Jüngern stempelt. Denn ich selbst berufe mir meine Diener auf Erden, weil ich wahrlich weiß, wer zu diesem Amt befähigt ist und wen ich mit den Gaben ausstatten kann, die ein Lehramt auf Erden erfordert. Und ihnen gebe ich dann auch die Gewalt, denn sie führen dann nur aus, was in meinem Willen liegt. Amen.